Die Krallen schärfen mit der großen Feile. Man kann nie wissen und es hat noch keine Eile. Die Achseln glatt rasiert, was er sonst selten macht. Doch heute könnte es sein, dass Oggi das ganz große Glück ja lacht. Ein bisschen Duft drauf, die Schnurrhaare kämmen. Des Katers Unternehmungslust ist kaum noch einzudämmen. Oft hängt etwas nicht nur am seidenen Faden. Wenn es drauf ankommt, ist's auch nur ein simpler Nagel. Und der da kommt, ist Ausfahrer Augustus Kaden vom grünen Fahrradstadtkurier der Elsbeth Pagel. Aus Nummer 86, ja, das dachte er sich schon. Dann wäre der hier der entsprechende Karton. Beflügelt hüpft der Kater ihm entgegen. Und Kaden merkt auch hier, um Trinkgeld sind heute alle sehr verlegen. Die Nummer hängt verkehrt rum dran, Oggi verärgert denkt. Das wäre nun der Nagel, an dem in diesem Falle so viel hängt. Sein Spiegelbild Oggis Gefallen erweckt. Er ahnt nicht, dass er in dem Frack von Zauberer Persch gesteckt. Conchitas Foto küssend nähert er sich einem Zebrastreifen. Wachtmeister Griesgram denkt sich, den werd ich mir greifen. Da hilft dem Kater kein Verliebtsein und kein Stöhnen. Griesgram bleibt hart, dafür muss Oggi löhnen. Anno Dunnemals, das Burgfräulein auf hoher Zinne, wartet Conchita Carmen hier, beseelt von ihrer Minne. Da ist er ja, schon eilt sie ihm entgegen. Sie fliegt mehr, als sie geht. Und Oggi fühlt wie immer sich im Herz was regen, wenn sie so absolut hinreißend vor ihm steht. Conchita Carmen weiß, Mama wartet nicht gern. So präsentiert sie ihren Eltern rasch den Herrn. Und der erkennt an Brustumfang und stolzer Miene sogleich die einst berühmte Wagner-Heroine Rosa Griseldis Montezuma. Bei anderen Diven hieß sie leicht gehässig nur der Puma. Die Invasion von so viel zauberhaften Tieren hat ihn zwar neugierig gemacht, konnte ihn jedoch nicht irritieren. Recht klein geraten, aber mit einem Hang zu Intellektuellem, gibt sich Conchitas Vater nicht zufrieden mit rein Visuellem. Ein Ring für mich? Nein, das ist aber schön. Na, so eine Frisur, echt heiß, schaffst du mit keinem Föhn. Entschuldigung, das ist der Richtige. Der andere war für Zauberer Perschke wohl gedacht. Thank you. Wir wissen, dass Conchitas wildes Temperament gerät's in Wallung keine Grenzen kennt. Drum hat soeben auch das Nudelholz gesprochen. Die Sympathie der Herren füreinander ungebrochen hat sie inzwischen in den Spielsalon getrieben. Hier geht es nicht um Geld, nein, um die Häupter ihrer Lieben. Mit so einer Straße hat nun Oggi zweifelsohne Schwiegerpapa in spe glänzend besiegt. Das heißt, dass er von dem als seines Sieges Krone das Töchterchen Conchita kriegt. Die Variante wäre, dass der Herr Freier in hohem Bogen aus dem Hause fliegt. Und kommen Sie ja nicht wieder, rufen Montezuma nebst Gattin, nicht umsonst genannt der Puma. Sie erinnern sich, die falsche Nummer. Dafür konnte ich nicht. Natürlich, ich erinnere mich sehr gut. Dann wollen wir gleich mal tauschen, inklusive Hut. Sausen dir übers Fell so 22 oder 23 Karnickel, fehlt dir danach davon so manches Stickel. Es trifft den Rollerfahrer wie ein Schlag. Schon wieder Griesgram auf dem Zebrastreifen. Was ist das für ein fürchterlicher Tag? Der Kater kann es nicht begreifen. Dann nichts für ungut, werter Griesgram. Sie gestatten. Sie wissen ja Bescheid, da wir schon mal heute das Vergnügen hatten. Die Wolke pufft und als sie sich verzieht, gefällt dem Kater sehr, was er da sieht. Den Mund verklebt und gut verschnürt, ward schon so manche Braut entführt. Weil ab November ja die Tage kürzer sind, schläft Oggi gern zum Ausgleich etwas länger. Doch irgendwann schreckt ihn mit Händeklatschen der Werbewecker hoch der Handschuhfirma Renger. Sein erster Weg führt ihn dann meistens zum Kalender der Kreis- und Stadtsparkassenfiliale am Lavender. Er ist auf Feste aller Art schon lang nicht mehr versessen. Doch Weihnachten hätte er jetzt um ein Haar zum ersten Mal vergessen. Das Plastikbäumchen hat den Sommer, wie er sieht, nicht überstanden. Wohin mit Lichterkette und den Baumkugelgirlanden? Oggi sieht, durch das Fenster blickend, hinterm Tränenschleier die Riesenfichtenschonung. Hol's der Geier, die Axt im Haus erspart nicht bloß den Zimmermann, sie schafft zur Not auch einen Weihnachtsbaum heran. Unrecht gut gedeiht nicht, Oggis guter Engel spricht. Wer wird denn, was ihm nicht gehört, abschlagen? Wenn das Christkind hört, das wird ihm nicht behagen. Der rote Teufel da lebt auch in Oggis Seele, in ihren dunkelsten und finsteren Ecken. Dort hat er, dass ich's euch nur nicht verhehle, schon Böses ausgebrütet, wie seinerzeit den Postversand von Zecken. Mit dem Geräusch der Motorsäge lockt er jetzt den Kater, der zur Schonung wetzt. Jetzt passt mal auf, was ich euch sag. Der rote Teufel ist ganz mein Geschmack. Joey ist absolut davon begeistert, wie der das Hindernis der Wände meistert. Hier ist es wie so oft bei Schweinehunden. Die haben sich gesucht und gleich gefunden. Hilft kein Jammern, ausgeträumt der Traum vom wunderschönen, wenn auch geklauten Weihnachtsbaum. Der gute Engel tut sich wichtig, er findet das natürlich richtig. Dafür schlägt ihn der Teufel 1, 2, 3 K.O. Der Weg zur Schonung ist für Oggi frei. das ist nun schon die dritte Fichte. Du machst die ganze Schonung noch zunichte. Das in die Kakerlaken nur zu gern verhöhnen, das weiß er längst und konnte sich doch dran gewöhnen. Leicht übersehen kann man in des Kampfes Hitze die abgeschlagenen Nadeln und die abgebrochene Spitze. Ein Wutschrei von den Wänden widerhallt und Oggi stürmt erneut raus in den Wald. Dreimal gehackt, die nächste Fichte fällt, die sich unbrauchbar rasch geworden zu ihren Vorgängern gesellt. Wie komme ich nur darauf? Was fällt mir ein? Könnte die nächste auch eventuell noch nicht die letzte sein? Sie nur teuflisch lachen, kreischen, schreien. Der gute Engel Oggis konnte sich befreien. Er wartet drauf, dass heimlich und verstohlen der Kater kommt, die letzte Fichte sich zu holen. Den freut es gar nicht, dass der Kleine ihm dazwischen funkt. Der schimpft mit ihm. Nun ist es aber gut, nun mach einen Punkt. Das stinkt zum Himmel, was du tust, und war dort auch gerochen. Es hat sich bis zum Weihnachtsmann ja schon herumgesprochen. Endlich einer da, der sich mit ihm verbündet. Den Engel freut's, dass er den Weihnachtsmann hier findet. Der Kater macht ganz fürchterliche Sachen. Du musst ihn strafen dafür, fertig machen. Ich hab die Muskeln einfach nicht dafür. Ja, ja, mein Schatz, jetzt geht's hier rund mit dir. Ach was, so ein lieber Kater. Und er ist ja auch noch klein. Ihr Engel übertreibt so leicht. So schlimm wird's schon nicht sein. Der Weihnachtsmann ist zu ihm wie ein Vater. Es gibt sogar Geschenke für den Kater. Und frohes Fest. Es wendet sich Knecht Ruprecht zum Gehen und hat dabei den Baumstumpf übersehen. Erst schreit der Kater, dann der Weihnachtsmann. Na, sieh nur, wie der Alte noch flink laufen kann. Warst du zu höherem geboren, als guter Engel eines Katers auserkoren und hast versagt, gehörst du leider zu den vielen gefallenen Engeln und kannst genauso gut gleich Poker spielen. Es scheint der Mond, das Käuzchen schreit, es ist Mitternacht und Geisterzeit. Der Küchentüre nähern sich drei Schatten. Mir ist, als ob wir die schon mal gesehen hatten. Bei dem Gelächter weiß nun jedes Kind, dass die Gespenster da die Kakerlaken sind. Seht euch die Köstlichkeiten an, den Dreien lacht das Herz. Und bald rollt der beladene Marketenderwagen hinterwärts. Da gehst du auf, Frau Sonne, und was siehst du? Nur Schnee und Eis, weiß glitzernd eine Wüste. Na, das wird ein Erwachen, wenn die ihr weißes Wunder gleich erleben. Sind das nun Schnarcher, die die Decke immer wieder heben? Ich denke mir, wir lüften besser prophylaktisch. Das ist ja echtes Eis. Wo kommt das her? Das ist ja praktisch... Ich meine, kommt denn eine Eiszeit über Nacht? Sie haben auch im Fernsehen nichts davon gebracht. Hier kommt das also her. Ich kann's nicht fassen. Es hat jemand den Eisschrank aufgelassen. Als ob sie wochenlang nichts mehr gegessen hätten. Die eine Möhre wird sie auch nicht retten. Nein, aber der Gevatter will's jetzt wissen. Erpressluft hämmert weiter, stur, verbissen. Er hat's geschafft. Die karotinhaltige Wurzel freigelegt, die wie von Geisterhand getragen sich gleich fortbewegt. Der Morgentee gefriert zu Eiswürfeln im Bauch. Ja, es wird kühl im Haus. Die Ölheizung steigt auch. Erkunden wir die Gegend doch mal, überlegt Old Jack. Und wenn's bei mir zu Hause besser aussieht, bin ich einfach weg. Es wartet Vetter Jack doch sonst recht helle, vergeblich auf die heiß ersehnte Lachsforelle. Stattdessen fragt ein Walross höflich an, ob es für ihn das Angeln übernehmen kann. Ein zweites Mal hat es ihn nicht gefragt. Der Vetter hätte dann vielleicht doch ja gesagt. Der offene Mund gefriert womöglich. Jack traut sich nicht zu schreien. Jetzt fängt's, als ob das nötig wäre, noch furchtbar an zu schneien. Voll arktischer Fauna fährt Vetter Jack zurück. Zu Hause fährt der Oggi Schlittschuh, ahnt nichts von seinem Glück. Des Katers Kür ist, wie man sieht, ja eine wirklich kühne. Die Kakerlaken auf der fahrbaren Tribüne sind hingerissen, bis sie sich erschrecken, weil sie, sie ahnen es, schon wieder tief in dem Schlamassel stecken. Zum Glück wird Oggi vom Gevatter aufgehalten. Was hältst du von den komischen Gestalten? Bevor sich Oggi eine Meinung bilden kann, hat ein Seeelefant Kraft Fingerzeig die Hausbesitzer aus selbigem verbannt. Gleich wird es wärmer. Kaum ist die Kühlschranktüre zu, fühlt sich der Pinguin, als sei er im Sonnen-Malibu. Es taut. Zum Vorschein kommen wieder tapezierte Wände und Schollen treiben auf der Treppe. Die Eiszeit ist zu Ende. Auch Oggis Haus ist nun bald wieder ganz zu sehen. Nur einsam bleibt ein Eisberg mit unseren Vettern in dem Jeep drin stehen. Der Eisberg mit den beiden war nach Süden abgedriftet. Jeder war davon überzeugt, dass der bestimmt kein Unheil stiftet. Doch weit gefehlt, oh nein, dem war nicht so. Wer es nicht glauben will, der frage Winslet und DiCaprio.